1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Wir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Der Russe kommt. Der Russe kommt, hier in Form des russischen Duos Easy Changes und einem Track aus der soeben erschienenen neuen EP The Lion is also a good drummer. Beginnen wir mit meiner Tankstelle, ganz in der Nähe. Sie gehört natürlich nicht wirklich mir, aber ich fahre sie nun einmal an, nach jeder Sendung. Fahre mit dem Aufzug zunächst hinunter in die Tiefgarage, starte den Wagen und 2 Minuten später bin ich dort. Im Grunde ist es eine Art Ritual. Ich betrete den Kassenraum, ziehe eine Dose Bier aus dem Kühlschrank, schnappe mir die Frühausgabe der lokalen Zeitung und zahle. 2,64 €. Den Preis kenne ich im Schlaf. Mal steht der farbige Reggae-Freak tänzelnd hinter der Kasse, mal sein Kollege, Ein eher nachdenklich wirkender blasser Kerl mit Hornbrille und ja, neuerdings trägt er einen mächtigen Bart. Wie ein Dissident sieht er aus. Ein russischer Dissident. Angenehme Nacht, sage ich und fahre nach Hause. Auch dort immer dasselbe. Eine Art Ritual, ein arg gewöhnliches freilich. Essen und Lesen. Der Sparteil zeigt diesmal Lukas Podolski in Siegerpose. Im sich anschließenden Kulturteil geht es um die Aufführung der Prokofjew-Oper Krieg und Frieden. Nach dem Roman des russischen Dichters Tolstoi. Weiter vorne im Politikteil geht es um die Parlamentswahl in Lettland. Hohe Stimmengewinne für die sogenannte Russenpartei. Ich überfliege das eher flüchtig und vor allen Dingen gelassen. Denn wie man es auch dreht und wendet, eine wirkliche Bedrohung im Sinne von Krieg oder Frieden oder meinetwegen auch Krieg und Frieden geht von solchen und anderen Meldungen russisch, Russen oder Russland betreffend nicht aus. Du kannst heute eine ganze Sendung lang ausschließlich russische Musik spielen, so wie ich das hier und jetzt auch vorhabe. Niemand wird dich dafür teeren oder federn. Im Gegensatz zu früher. Die Leute hätten vermutlich mit dem Finger auf dich gezeigt und gemutmaßt, mit dem Kerl stimmt was nicht. Der spielt russische Musik. Wenn es wenigstens eine von Ivan Rebrov wäre, hätte womöglich jemand nur ganz leise eingewandt. Um sich dann korrekterweise hätte belehren lassen zu müssen, der Ivan Rebrov, der kommt aus Spandau und heißt in Wahrheit Rippert. Hans Rolf Rippert. Mittlerweile verstorben übrigens. Ich habe gerade Musik aus einem DJ-Set gespielt, das mir zugespielt wurde. Ein DJ-Set innerhalb der in Köln regelmäßig stattfindenden Partyreihe Kompott, in der es um russische Musik geht und auf die ich im weiteren Verlauf dieser Sendung auch noch zu sprechen kommen möchte. Der Russe kommt. Wie oft habe ich das gehört? Früher. Ja, früher, als ich noch in einem Alter war, in dem ich bedenkenlos meine Hände auf eine heiße Herdplatte gelegt und ebenso bedenkenlos mit Tigern und Löwen in einem Käfig gespielt hätte. Ich hatte einfach keine Angst, so wie alle anderen Kinder auch. Doch dann kam sie, die Angst. Von den politischen Gesprächen der Erwachsenen verstand ich zumeist nur den Schluss. Und der klang immer gleich. Hoffen wir nur, dass der Russe nicht kommt. Huch, der Russe, rief meine Mutter und vergoss bittere Tränen, als die Nachricht von John F. Kennedys Tod sich breit machte. Jetzt kommt der Russe, rief sie, nachdem sie ihre Tränen getrocknet hatte. Und dann brach sie erneut in heftiges Schluchzen aus. Der Russe. Immerzu hieß es, der Russe, der Iwan. Nie war von den Russen die Rede. Kein Wunder, dass ich mir in meiner kindlichen Fantasie den Russen als echtes Monster ausmalte. Mit Bart, stechenden Augen und tentakelartigen zahllosen Armen und Händen. In jeder einzelnen wahlweise ein Schnellfeuergewehr, ein Schwert oder aber zumindest ein Säbel. Dass man damit mit einem Säbel nicht nur stechen, sondern auch tanzen kann, sollte sich dann allerdings recht schnell herausstellen. Die holländische Band Exception nämlich coverte den Säbeltanz des sowjetischen Komponisten Aram Chachaturian und hatte damit, soweit ich mich erinnere, Erfolg. Nicht allerdings bei uns zu Hause. Was willst du nur mit dieser Russenmusik, zeterte meine Mutter, wann immer ich den Titel überlaut spielte. Immerhin aber weinte sie nicht. Kennedy war nun schon rund 10 Jahre tot. Wir lebten inzwischen in den 70er Jahren. We'll be right back. 4. Ein Russe mit einem augenscheinlich deutsch klingenden und wirkenden Namen, Martin Schulte. Ja, der Russe kommt. Ostverträge, Tschernobyl, Olympiaboykott, Mauerfall, Perestroika, Wegfall des Eisernen Vorhangs, Zerfall der Sowjetunion in zahlreiche Einzelstaaten. So ungefähr ging das weiter. Nun ja, dies ist keine Geschichtsstunde. Spätestens in den 90er Jahren aber rechnete ich nahezu stündlich damit, dass er jetzt endlich kommt. Jetzt kommt der Russe. Nicht mit Schwert und Säbel, sondern mit Musik. Doch alles, was bis heute kam, waren zwei Mädchen mit kaum einer Handvoll hübscher Songs. Und als die Gazetten noch rätselten, ob die beiden nun scharf seien auf sich selbst, auf Kerle oder aber auf andere Mädchen, war der Spuck auch schon vorbei. Tattoo. Was blieb auf den bunten Seiten, das waren all die russischen Neureichen, die Millionäre. Monaco, Kitzbühel, Chelsea, London und. Hübsche Bilder bisweilen, keine Frage. Aber die Protagonisten darauf hätten vermutlich allesamt Probleme damit, einen einfachen Dreiklang auch nur auf einem Kamm zu blasen. Nein, russische Musik abseits der großen Komponisten, insbesondere des 19. Jahrhunderts, bleibt bis heute ein Geheimnis, von dem ich nicht sagen könnte, worin dies eigentlich begründet ist. Meine eigenen Kontakte zu Vertretern wie auch immer gearteter russischer Musik sind denn auch bis heute entsprechend überschaubar. Hier von Skazi 9, die mit diesem Album und weiteren Veröffentlichungen in aller Regel auf dem Kölner Label Compact beheimatet sind. Der Russe kommt. Irgendwann in den 90er Jahren trieb meine Neugier mich, auf ein Festival, das von vielen aus meinem Gesichtsfeld damals eher belächelt wurde. Das Burgherzberg-Festival. Deutschlands größtes Hippie-Festival mit entsprechender musikalischer Ausrichtung. Der damals für die Veranstaltung Hauptverantwortliche betrieb nach meiner Erinnerung von einem Kaff in Süddeutschland aus einen schwunghaften Mail-Order-Handel mit alten Kraut- und Deutschrockplatten. Wir müssen bei einer Gelegenheit wohl einmal länger miteinander telefoniert und uns halbwegs gut verstanden haben. Jedenfalls lud er mich ein, das Festival zu besuchen. Ich tat dies und landete innerhalb einer der Festivalnächte in einer Gruppe von Russen. Einige von ihnen waren wohl auf einer der vorhandenen Bühnen aufgetreten. Als sich unsere Wege wieder trennten, hielt ich eine ganze Reihe von CDs in den Händen, die mir zugesteckt worden waren. Eine davon stammt von einem Moskauer Duo namens Species of Fishes, 1996. Auch heute, 15 Jahre später, mag ich die Musik so wie damals auf einer schlammigen Bergkuppe irgendwo bei Fulda, wo sie mir mit einem batteriebetriebenen Ghetto-Blaster in einem kleinen Zelt erstmals vorgespielt wurde. Der Russe kommt. Ich kenne einen Reggae-DJ, Thomas. Einige Tage der Woche verbringt er als Verkäufer in einem Schallplattenladen in der Kölner City. Parallel. Bei einer Gelegenheit erzählte er mir mal, dass bis vor etwa 2 Jahren sich gelegentlich die Tür des Shops öffnete und die Russen kamen. Sie kamen immer zu dritt, erinnerte er sich. Einer von ihnen spielte den Übersetzer. Die beiden anderen, jeweils so um die 40, wühlten emsig in den Fächern. Sie kamen aus Petersburg. Händler, die hier erstandene Ware dort in Petersburg weiterverkauften. Sie zahlten immer bar und immer mit großen Scheinen, 500 Euro. Das war immer etwas brenzlig. Wir sind diese Dinger nicht gewohnt und hatten Probleme, die auf Echtheit zu überprüfen, erzählte Thomas mir. Ich fragte ihn, was an Musik die Männer gekauft hätten. Viel klassischen Hardrock und Metal, Deep Purple, Maiden, Scorpions, auch Saxon und Aerosmith. Und sehr viel Psychedelic und Progressive Rock aus den 70er Jahren, King Crimson, Krautrock. Ach ja, und merkwürdigerweise auch viel Italo-Pop und Disco. Auch deutsche Sachen, fragte ich. Kaum, erfuhr ich. Wenn, dann Dieter Bohlen, den wir ja hier im Laden nicht führen. Ganz verrückt waren sie auf eine Sängerin, die Bohlen in den 80er Jahren mal produziert hatte. C.C. Catch. Die kenne ich, rief ich aus. Die kommt aus Bünde, der Zigarrenstadt. Zigarren rauchten sie auch, sagte Thomas nun, trotz unseres Rauchverbots. Und Rabatt wollten sie. Ohne Ende Rabatt. Der Russe kommt. Der russische Bär, die russische Seele. Mütterchen Russland, Väterchen Don, Mutter Wolga, die Wiege Russlands. Ähnlich ruhig wie die gleiten viele der mehr und mehr mir ins Gesichtsfeld kommenden Tracks daher. Ambient sind sie, Soundtrack-artig, mit sparsamen Beats häufig und mehrheitlich leicht melancholischer Ausstrahlung. Dieser Titel hier von dem großartigen Produzenten Mandelajew, veröffentlicht in diesem Fall auf dem Paderborner Camino Blue Label, hinter dem die Paderborn Killers stecken. Viele Künstler nennen ihre Musik Microfunk, darunter Bob aus St. Petersburg, der wie ein Künstler namens Oak zur Online-Community selben Namens microfunk.ru zählt. Deren Mitglieder seit geraumer Zeit lose zusammenarbeiten, indem sie etwa Sounds und Samples untereinander tauschen, diskutieren oder sich sonst wie gegenseitig die Türen öffnen. Sehr leise und nahezu unbemerkt tun sie das und landen in immer größerer Zahl mit ihren Veröffentlichungen auf englischen Labels wie Kokeshi oder Hospital. Dort übrigens erschien im letzten Jahr der Sampler The Future Sound of Russia, randvoll mit russischem Drum and Bass. Das wunderbare Duo Skazi9, eben schon gehört, veröffentlicht auf dem deutschen Label Compact. Und dann gibt es noch das Label Project Moon Circle aus Berlin. Das glänzt mit einer Compilation russischer Beat-Produzenten, Russian Beatmaker. Das hier Musik aus der Russian Beatmaker Compilation. Und dann ist da etwa auch noch Heiner Kruse. Der Kopf des hierzulande populärsten Drum-and-Bass-Labels Basswerk, der selber als The Green Man seit vielen Jahren produziert, erinnert sich, dass ein befreundeter DJ und Produzent aus Italien, vor Jahren in Australien gewesen und dort zufällig an einen russischen Drum-and-Bass-Produzenten geraten sei. Der wiederum habe ihn auf Anraten des Italieners kontaktet. Und so sei es zu einer ersten Zusammenarbeit gekommen, die sich inzwischen ausgeweitet habe. Das geht über Russland hinaus bis nach Kasachstan, sagt Heiner. Wir sehen uns nie, treffen uns nur mal in Chats. Die Typen sind allesamt sehr zurückhaltend, freundlich, texten dich nicht zu. Die Titel werden als Soundfiles hierzulande veröffentlicht. Schwierig nur ist, den betreffenden Künstlern ihr Geld zu überweisen, denn gerade Länder wie Kasachstan fallen immer mal wieder aus der Liste gängiger Zahlungssysteme. Aber es spricht sich herum, dass wir hier korrekt abrechnen. Deshalb kommt es zu immer neuen Kontakten. Auch zwischen Filip Dragovic, einem in Deutschland aufgewachsenen Serben, der sich Molecular Structures nennt, und Unquote, einem Producer aus Russland. Thank you. Sogenannter Microfunk aus Russland. Ich habe es eben schon mal erwähnt, ich sag's aber gerne an dieser Stelle nochmal. Besuchbar auch unter microfunk.ru. Der Mann, den wir hier hören, sorgt derzeit für einiges an Furore. Er nennt sich Oak. Bedroom Community ist der Titel, den ich hier spiele, erschienen auf dem Label Space Cadets mit der vielleicht bezeichnenden Katalognummer NASA 001. Oak kommt aus St. Petersburg, ehemals Leningrad. Und Katja, von der ich abschließend berichten möchte, stammt ursprünglich aus Usbekistan. Vor Jahren hat sie sich mal bei mir gemeldet, wegen einer Kompott-betitelten Partyreihe mit russischer Musik und Auftritten russischer Bands. Mit einer Freundin, die ebenfalls auf den Namen Katja hört, aber aus der Ukraine stammt, hat sie damals auch Kubik Ru gegründet, eine Kulturinitiative, deren Anliegen auf kulturportal-russland.de einsehbar ist. Dort auf der Seite heißt es unter anderem: Im Winter sehnen sich die Menschen danach, die Kälte aufzuwärmen. Der Sommer strömt aus den Kompottgläsern in die Herzen und Ohren der Besucher. Auf Leinwänden und Projektionsflächen laufen amüsante originelle Kurzfilme. Im Nachbarraum wird die Tanzfläche zum Vibrieren gebracht. Als ich mich heute im Laufe des Tages erkundigte, ob es die fraglichen Kompott-Partys noch gäbe, kam die Antwort zwar spät, aber sie kam. Ja, schrieb Katja, die nächste Kompott-Party steigt am 1. Oktober im Kölner Club Stadtgarten. Ihr Schreiben schloss sie mit einem Gruß. Für den hätten sie dich früher geteert und gefedert. Pioniergrüße. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.